Erster dies ist das Wort, das Jahwe durch den Propheten Jeremia über Babel und das Land der Chaldäer sprach. Zweiter sagt es den Völkern und zeigt ein Zeichen. Sagt es klar, versteckt nichts. Sagt, Babel ist erobert. Die Götter Bel und Merodach sind zerstört. Ihre Götzenbilder sind zerbrochen. Dritter, ein Volk kommt aus dem Norden gegen Babel. Sie machen das Land leer. Niemand wird dort wohnen. Menschen und Tiere fliehen von dort. Vierter, Jahwe sagt, in dieser Zeit werden die Menschen aus Israel und Juda kommen. Sie werden weinen und zu Jahwe, ihrem Gott, gehen. Sie werden ihn suchen. Fünfter, sie werden nach Zion fragen und dorthin schauen. Sie werden kommen und sich Jahwe anschließen. Sie machen einen ewigen Bund mit ihm. Sechster, mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Führer führten sie in die Irre. Sie brachten sie auf die Berge. Sie gingen von Berg zu Hügel. Sie vergaßen ihr Zuhause. Siebter, alle, die sie fanden, haben sie gefressen. Ihre Feinde sagten, wir sind nicht schuldig. Denn sie haben gegen Jahwe gesündigt. Er ist die Hoffnung ihrer Väter. Achter, flieht aus Babel. Verlasst das Land der Chaldäer. Seid wie Böcke, die vor der Herde laufen. Neunter, ich werde viele starke Völker aus dem Norden gegen Babel bringen. Sie werden sich gegen Babel stellen. Von dort wird Babel erobert. Ihre Pfeile sind wie ein Held, der immer gewinnt. Zehnter, das Land Chaldäa wird geplündert. Alle, die plündern, werden genug nehmen. Das sagt Jahwe. Elfter, ihr habt mein Volk geplündert. Freut euch nur. Springt fröhlich wie eine junge Kuh. Wird wie Pferde. Zwölfter, eure Mutter wird sich schämen. Sie hat euch geboren. Sie wird das letzte der Völker sein. Sie wird eine Wüste. Dreizehnter, wegen Jahwes Zorn wird Babel leer sein. Es wird eine Wüste. Jeder, der vorbeigeht, wird sich wundern. Er wird pfeifen über seine Zerstörung. Vierzehnter, stellt euch um Babel herum, ihr Bogenschützen. Schießt auf Babel, spart keine Pfeile. Denn Babel hat gegen Jahwe gesündigt. Fünfzehnter, jubelt ringsum, Babel hat sich ergeben. Seine Mauern sind gefallen. Das ist Jahwes Rache. Rächt euch an ihm. Macht mit ihm, was er getan hat. Sechzehnter, tötet in Babel alle, die säen und ernten. Wegen des Schwertes wird jeder zu seinem Volk fliehen. Jeder wird in seine Heimat gehen. Siebzehnter, Israel ist wie ein Schaf, das Löwen verjagt haben. Der König von Assur verletzte es zuerst. Dann brach König Nebukadrezar von Babel seine Knochen. Achtzehnter, Jahwe, der Gott Israels, sagt, ich werde den König von Babel und sein Land bestrafen. Ich habe auch den König von Assur bestraft. Neunzehnter, ich werde Israel zurück auf sein Land bringen. Sie werden auf Karmel, in Basan, in Ephraim und Gilead weiden. Sie werden satt sein. Zwanzigster, Jahwe sagt, in dieser Zeit wird man Israels Schuld suchen. Aber sie ist nicht mehr da. Man wird Judas Sünden suchen. Sie sind nicht zu finden. Ich werde denen vergeben, die ich übrig lasse. 21. Geh gegen das Land, doppelte Rebellion. Geh gegen die Bewohner der Stadt, Bestrafung. Töte sie und zerstöre alles. Das sagt Jahwe. Mach genau, was ich dir befohlen habe. 22. Hört. Es gibt Krieg im Land. Es gibt große Zerstörung. 23. Der Hammer, der die ganze Erde schlug, ist zerbrochen. Babel ist ein Schrecken für die Völker geworden. 24. Ich legte dir Fallen, Babel. Du wurdest gefangen, ohne es zu wissen. Du wurdest erwischt und gefasst. Denn du hast gegen Jahwe gekämpft. 25. Jahwe hat sein Waffenlager geöffnet. Er hat seine Zorneswaffen geholt. Denn der Herr Jahwe hat viel zu tun im Land der Chaldäer. 26. kommt von allen Seiten gegen Babel. Öffnet seine Scheunen. Häuft es auf wie Garben. Zerstört alles. Nichts soll übrig bleiben. 27. tötet alle seine Jungenstiere. Sie sollen zur Schlachtung fallen. Wehe ihnen! Ihr Tag ist gekommen. Die Zeit ihrer Bestrafung ist da. 28. hört. Menschen fliehen aus Babel. Sie gehen nach Zion, um zu sagen, Jahwe, unser Gott, rächt seinen Tempel. 29. ruft Bogenschützen gegen Babel. Lagert euch ringsum. Niemand soll entkommen. Vergeltet ihm, was er getan hat. Macht mit ihm, was er gemacht hat. Denn er hat sich gegen Jahwe, den Heiligen Israels, aufgelehnt. 30. Darum werden seine jungen Männer auf den Straßen fallen. Alle seine Krieger werden getötet. Das sagt Jahwe. 31. Jahwe, der Herr, sagt, ich komme zu dir, du Stolz. Denn dein Tag ist gekommen. Die Zeit deiner Bestrafung ist da. 32. Der Stolz wird stolpern und fallen. Niemand wird ihm helfen. Ich werde Feuer in seine Städte legen. Es wird alles ringsum verbrennen. 33. Jahwe sagt, Israel und Juda wurden schlecht behandelt. Alle, die sie gefangen nahmen, halten sie fest. Sie wollen sie nicht freilassen. 34. Aber ihr Retter ist stark. Sein Name ist Jahwe. Er wird für sie kämpfen. Er wird der Erde Ruhe geben. Aber er wird Babel unruhig machen. 35. Jahwe sagt, ein Schwert über die Chaldäer. Ein Schwert über die Bewohner Babels, seine Führer und seine Weisen. 36. Ein Schwert über die Lügner, damit sie dumm erscheinen. Ein Schwert über seine Helden, damit sie Angst bekommen. 37. Ein Schwert über seine Pferde und Wagen. Ein Schwert über alle fremden Völker dort. Sie sollen schwach werden. Ein Schwert über seine Schätze, damit sie geraubt werden. 38. Ein Schwert über seine Wasser, damit sie austrocknen. Denn es ist ein Land voller Götzen. Sie benehmen sich wie Verrückte mit ihren Götzen. 39. Darum werden Wildkatzen und Schakale dort wohnen. Auch Strauße werden dort leben. Aber es wird nie wieder bewohnt sein. Keine Menschen werden dort leben. 40. Jahwe sagt, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, so wird auch dort niemand wohnen. Kein Mensch wird dort bleiben. 41. Ein Volk kommt aus dem Norden. Eine große Nation und starke Könige kommen vom Ende der Erde. 42. Sie tragen Bogen und Speere. Sie sind grausam und haben kein Mitleid. Ihr Lärm ist wie das Meer. Sie reiten auf Pferden. Sie sind bereit für den Kampf gegen dich, Babel. 43. Der König von Babel hörte davon. Seine Hände wurden schwach. Angst packte ihn. Er zitterte wie eine Frau bei der Geburt. 44. Ich werde sie schnell vertreiben, wie ein Löwe aus dem Jordanbusch kommt. Ich werde den Auserwählten über sie setzen. Wer ist wie ich? Wer kann mich fragen? Welcher Hirte kann vor mir bestehen? 45. hört Jahwes Plan für Babel und das Land der Chaldäer. Man wird die kleinsten Schafe wegschleppen. Das Land wird sich über sie entsetzen. 46. Wenn man ruft, Babel ist erobert, zittert die Erde. Man hört ihr Weinen unter den Völkern.